Telekom-Fernsprecher Zeltplatz Ückeritz an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören 4 Fahnenmasten, an denen sich die Fahne von Mecklenburg-Vorpommern, von Ückeritz und 2 Europafahnen im Wind wehen. Und zur weiteren Ausrüstung gehört ein Aufladeautomat, der hier rechts neben dem Fernsprecher an einem Holzhaus angebracht ist. Dort steht Aufladeautomat. Es ist halt nur die Frage, was man hier für 2 € aufladen lassen kann. Keine Ahnung. Ein Aufladeautomat. Einwurf 2 €. Zur Ausrüstung der weiteren Umgebung gehört dann noch eine Landkarte des Naturcampingplatz Ückeritz, der hier unterteilt ist in Hundestrand, FKK-Strand und einen DLRG-bewachten Strand. Dort ist dann noch ein Feriencamp eingezeichnet, der Karawanplatz und der Zeltplatz. Gleichfalls gibt es dort die Gaststätte Dünenhaus, eine Kaufhalle, die Schmutzwasserentsorgung und Chemoentsorgung, den Spielplatz, einen Fahrradverleih, den Friseur und die Sanitäreinheiten 1 bis 5. Ansonsten hier in Ückeritz keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi!